Lektion 9. Aufgabe 7. Mündliche Prüfung Teil 1. Herzlich willkommen zur Prüfung TELC C1 Deutsch für die Hochschule. Mein Name ist Sonja Heffner, das ist mein Kollege Herr Schickach. Vielleicht könnten Sie sich auch noch einmal kurz vorstellen. Fangen wir bei Ihnen an. Ich bin Carlos. Ich komme aus Spanien und ich möchte hier in der WTH Aachen studieren. Ich bin Ala, ich komme aus Syrien und ich will hier in Deutschland Medizin studieren. Okay, mein Name ist Xing und ich komme aus China und später werde ich auch an der WTH Aachen studieren. Mhm. Vielen Dank. Dann kommen wir jetzt zur Prüfung selbst. Sie besteht aus zwei großen Teilen, einer Präsentation und Zusammenfassung und einer Diskussion zu einem Thema. Wir beginnen mit Carlos. Sie fangen an mit der Präsentation und Ala, Sie fassen zusammen. Ja. Welches Thema haben Sie sich denn ausgewählt? Was macht eine Region oder eine Universitätsstadt, um einen Studiengang attraktiv Und ja, ich glaube, eine Region oder eine Universität sollte ein großes Studienangebot bieten mit einer Zukunftsorientierung in den Studien. Obwohl geisteswissenschaftliche Wissen sind auch wichtig, technisch Studien finde ich besser für die Zukunft. Die Universität sollte auch gute Laboren bieten und die Theorie von der Vorlesung mit der Praxis verbinden. Und der Staat sollte auch ein großes kulturelles Angebot mit Konzerten oder Museums und die Stadt attraktiv für die Studenten machen. Und alle Dienste in der Stadt, wie Läden zum Einkaufen, Bussen und so, einfach erreichen. Ja, und ich komme zum Schluss. Die Universität sollte auch Arbeitsmesser und Karrierezentrum bieten, um die Studenten den richtigen Weg für die Zukunft finden. Und die Lebenskosten in dieser Stadt sollte entweder niedriger sein oder die Universität sollte Stipendium oder Hibi-Jobs bieten für die Studenten. Ja, vielen Dank. Ala, können Sie kurz zusammenfassen, was Carlos erzählt hat? Carlos hat zusammengefasst, über die Bedienung für das Studium, die der Uni muss bedient. Und zum Beispiel die Labor, die Hochsäle und die anderen Bereiche im Uni muss ganz gut. Und auch die Stadt muss. Und auch die Stadt muss mehr Sachen machen, damit die das Studium erleichtern. Zum Beispiel Busse und Verkehrsmittel muss verfügbar sein und billiger und auch mehrere Läden in der Nähe sein. Vielleicht haben Sie noch eine Frage, die Sie Carlos gerne stellen möchten zu dem, was er gesagt hat. Was Sie vielleicht noch mal, was er vielleicht nochmal wiederholen soll. Ja, kannst du bitte die zweite Punkte wiederholen? Okay. Ja, mein Vortrag besteht in drei Punkte und der zweite Punkt ist die Lernmittel, das die Universität bieten konnte, wie gute Laboren und die Theorie und die Vorlesung von der Theorie, dass wir die wir aus den Vorlesungen lernen, mit der Praxis verbinden oder mit dem Praktikum verbinden. Und die Universität sollte auch gute Stipendien für die Studenten bieten und, oder Hibi-Jobs, dass die Studenten die Lebenskosten zahlen konnten. Oder, ja, die. Haben Sie noch eine weitere Frage? Und wie ist die Uni in deinem Heimatland? Ja, zum Beispiel, ich komme aus Madrid. Madrid ist eine sehr große Stadt und hat auch eine Universität, statt ein kleines Gebiet, wo viele Fakultäten liegt, wie hier in Aachen. Aber Aachen, die ÖTH Aachen ist so groß, dass die Universität und die Stadt fast gemischt sind. In Madrid zum Beispiel ist es ein, fast ein Stadtteil von Madrid. Und es ist sehr einfach, zu diesem Stadtteil erreichen mit den U-Bahn oder mit dem Bus. Und leider in Spanien gibt es keinen Hibi-Job für die Studenten. Aber und die Universitätsgebühren sind hoch. So, deswegen finde ich die Studien in Deutschland sehr freundlich oder sehr, sehr gut für die Studenten, dass wir hier in Deutschland ohne finanzielle Probleme lernen konnten. Mhm. Es gibt keine Grenze für die. Ja, vielen Dank. Alla, Sie hatten auch zwei Themen zur Auswahl. Für welches Thema haben Sie sich entschieden? Für welche gesellschaftliche Stellenwert haben akademische Titel in meinem Heimatland? Sie fassen zusammen. Ja. Also, Medizin ist die höchste Stellenwert, die alle Studenten in meinem Heimatland danach suchen. Die Studenten in meinem Heimatland wollten Medizin studieren für mehrere Gründe. Und eine ist das Geld. Wenn sie Medizin studieren, dann können sie mehr Geld verdienen als andere Fach. Und sie auch bekommen ein hohes Ansehen beim Medizinstudien. Also in meinem Heimatland, was wichtig ist für Studenten, ist das Geld. Aber die Eltern wollen immer ihre Kinder Medizin studieren, damit sie dieses Titel Doktor haben. Und auch dieses Titel Doktor ist abhängig von dem Fach. Zum Beispiel, wenn ein Student eine Literatur studiert oder eine Naturwissenschaft, dann bekommt er nicht dieses hohe Ansehen wie diese Studenten, die Medizin studieren. Ein hohes Ansehen ist nicht abhängig nur mit Medizinstudien. Zum Beispiel, es gibt viele Leute, die haben ein die sind sehr moralisch und die helfen anderen Leute und machen zu viel für die anderen. Diese Leute auch haben ein hohes Ansehen. Was? Sind Sie fertig? Okay, vielen Dank. So, können Sie das dann bitte zusammenfassen? Alles klar. Sie hat heute einfach so über die akademische Titel geredet. Zum Ersten hat sie quasi ein Beispiel genannt. Und zwar, sie hat so Medizin als den ersten Stelle geführt. In ihrer Heimat, sie kam aus Syrien. In Syrien, die Medizin wird, also steht auf jeden Fall so ganz oben auf der List. Die Studenten, die werden möchtest, das ist quasi ein Traumfach, würde ich so sagen, ein Traum. Jeder Student wird quasi dieses Medizinstudent. Und die Gründe bestehen dahin, vor allen Dingen, das kann man doch so nachher nach dem Studium, wie gesagt, viel Geld verdient im Vergleich zu den anderen Fächern. Mhm. Und andere Seite ist, dass das Medizin hat immer so Medizinstudiums hat immer so ganz hoch Ansehen. Das heißt, die anderen Leute wird einfach so die Respekt zeigen, so ganz viel Respekt zeigen zu den Leuten, die Medizin studiert. Und außerdem hat sie auch gemeint, so in den Syrien, die Ärzten wird so ganz, also wie gesagt, wird ganz hoffen, dass so ihr Kind wird auch so spät Medizin studiert, damit sie den Titel, also zum Beispiel Doktor, kriegen kann. Und der Titel ist eigentlich so abhängig von den verschiedenen Fächern, zum Beispiel bei den Literatur- und Naturwissenschaftler, so kriegst du einfach so die andere Titel als den Medizinstudenten. Und das sogar, dieses Medizintitel, würde ich so sagen, das ist nicht nur geht um den gut ausgebildet, sondern geht auch darum, dass aus den moralischen Gründen die Medizinstudenten kann einfach so relativ viele Leute helfen, das Leben zu retten oder was. Deswegen, also wie gesagt, die Medizinstudenten kriegen eigentlich verdient auch so gut aussehen. Okay, vielen Dank. Haben Sie vielleicht auch eine Frage, die Sie dazu stellen möchten? Ja, ich bin eigentlich ganz neugierig, weil du hast mich vorher meint, du wirst später auch Medizinstudent, ne? Hm. Aber wirst du auch so solche Titel so in der Deutschland kriegen würden, oder? Ja. Okay. Okay, vielen Dank. Jin, jetzt ja. Halten Sie Ihre Präsentation und Carlos, Sie fassen zusammen. Was haben Sie für ein Thema gewählt? Heute meine Thema geht um den darum, welche Studienfächer haben ein besonders hohes, welche ein besonders niedriges Prestige. Also wie gesagt, heute das Auswahl zu den Fach ist ganz wichtig, man muss so ganz vernünftig bleiben. Vor allen Dingen, ich habe auch so Medizin als Beispiel genommen. Die anderen Leute zeigen natürlich so relativ viele Aspekte zu den Medizinstudenten. Ich sage vermutet, weil das zum Ersten, die Medizinstudenten muss ich so jahrelang ausgebildet, also 10 Jahre vermute ich. Und die Studenten muss so vorher ganz Talent sein. Also ich meine, soweit ich weiß, man muss unbedingt bei der Abi-Klausur schon relativ gute Note kriegen, 1,1 oder sogar 1. Und was praktisch angeht, also Medizin ist ziemlich praktisch. Man kann doch nicht selber entscheiden, welche Medikamente man selber nehmen möchtest, sondern einfach so durch den Ast einmal so durchchecken, welcher Teil ist einfach so schief gelaufen ist, also wie das laufen kann, das ist quasi alles entscheidungsvoll dem Arzt. Und die Medizin dieses Fach kann doch in der Realität umgesetzt, also ich meine, das Existieren ist wirklich in der Welt. Und andere Beispiel habe ich den Ingenieur genommen. Ohne Bindung, glaube ich, das geht gar nicht. Man muss erstmal zu der Schule gehen, zu der Uni gehen natürlich. Und später als der Ingenieur kann man doch die Technologie entwickelt. Also ich meine, das ist doch ganz hilfreich für die ganze Gesellschaft. Und den anderen Beispiel, die ich genommen habe, für den besonders niedrigen, habe ich die Literatur und Kunst. Weil ich bin der Meinung, Literatur und Kunst ist total so Geschmackssache. So, das ist echt so viel zu abstrakt. Also die Rolle, die alles in der Literatur und der Kunst existiert, das gibt es gar nicht in der Realität. Also ich meine, in der Welt gibt es so keine so Mike Bay oder so schon der andere so ganz bekanntes Rolle. Und ja, würde ich so sagen, das ist einfach so Geschmackssache, die man nicht so in der Realität umsetzen kann. Von daher würde ich so sagen, die Kunst liegt dahin. Ja, das war alles. Vielen Dank. Carlos, können Sie dann kurz zusammenfassen, was Jin erzählt hat? Ja, sie meint, sie hat Beispiele für Prestige Studiengänge und niedere Studiengänge. Zum Beispiel, sie hat das Arzt sehr gut gewählt, hat eine hohe Wert. Man muss 10 Jahre lang studieren. Die Ärzte braucht auch eine sehr gute in der Abitur. Und sie hat auch über Ingenieur oder wissenschaftlich Wiese gesprochen, weil die mit der Technologie kann man neue Sachen entwickeln und zum Beispiel mit Literatur, dass du denkst, das ist nicht so hochwertig oder der hat eine niedrige Prestige, weil es ist alles vom Geschmack der Künstler oder der Dichter und kann man nicht nützlich, würde ich sagen, für die Gesellschaft machen. Oder nicht für die Gesellschaft, aber für die Entwicklung der Gesellschaft. Wenn ich es richtig verstanden habe. Ja. Haben Sie vielleicht noch eine Frage dazu? Ja, was möchten Sie studieren? Ich? Ja. Ich würde so Chemie studieren später. Chemie. Ja, okay. Und haben Sie Chemie gewählt, weil es, also dieser Studiengang sehr hoch gewählt ist oder eine gute Prestige hat? Sehr gute Frage, aber ich glaube, ich habe Chemie genommen, weil ich habe einfach die Lust drauf. Ich fand so den so Praktikum ziemlich lustig und so ganz interessant, aber was der Ansehen angeht, würde ich so sagen, ich habe nicht so viele berücksichtigen. Ja, vielen Dank. Das war der erste Teil der Prüfung.